Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live4 mit mir, Klaus 4. Ich möchte in den 3 Stunden eine ganze Reihe von Breakbeats, aber eben auch Straight Beats spielen. Dazwischen dann ganz sicherlich auch das ein oder andere eher Gitarren betonte Thema. Ich habe mich eines Jubiläums entsonnen anlässlich dieser Sendung, das eigentlich nicht der Rede wert ist, aber sei es drum. In 3 Tagen am 10. Dezember jährt sich die Veröffentlichung eines Albums namens The Dread of an Unknown Evil zum insgesamt 2. Mal. Ist jetzt nicht so die mega stolze, fette Jubiläumszahl, aber ich kann mich entsinnen, dass sich dieses Album insbesondere im entsprechenden Jahr 2012, als es herauskam, sehr umfangreich gespielt habe und auch noch in den Monaten danach. Es stammt von dem Amerikaner KRTS, den es inzwischen natürlich nach Berlin verschlagen hat. Und auf diesem Album, habe ich den Titel gesagt, ja, The Dread of an Unknown Evil, befindet sich so ein hübscher vorweihnachtlicher Track. Genau den möchte ich zunächst spielen. KRTS hier mit Regret to Retreat. Thank you. Lovely. Will mich an dieser Stelle hier ganz kurz einmischen. Läuft noch so anderthalb Minuten. Der Track hier stammt von einem amerikanischen Produzenten aus Detroit, der üblicherweise eine Hälfte des Duos Autoclave ist, mir nicht bekannt. Er selber, dieser Produzent hier, nennt sich in der Buchstabenfolge ADMN und hat jetzt die Flaunted EP veröffentlicht mit hübschen Songs, die sehr viele Breaks haben, sehr heftige Basslines, zumindest was zwei der insgesamt drei Tracks betrifft. Ich wollte hier mal den melodischsten der drei ins Spiel bringen, Breakin' Dana. Davor habe ich einen Mann aus den Niederlanden gespielt, der heißt Thomas Elbers. Bitte nicht verwechseln mit dem von mir sehr geschätzten deutschen Musiker und Hörfunkjournalisten Thomas Elbern, der eher in der Wave-Musik mit Gruppen wie ehemals Pink Turns Blue oder Escape with Romeo unterwegs ist, den ich letztens noch beim Oracles-Konzert getroffen habe, wo wir gemeinsam angestoßen haben. Also nicht Thomas Elbern, jetzt rede ich am Ende mehr über den, als über Thomas Elbers, den ich eben gespielt habe aus den Niederlanden. Der nennt sich Kipski, hat vor einigen Wochen ein Album namens Rack Fader veröffentlicht, kommt sehr stark aus dem Hip-Hop-Genre, viele Scratches, mir manchmal zu betriebig das Ganze, abgesehen von einem Remix, den der Amerikaner Daedalus zugesteuert hat auf diesem Album Rack Fader im Daedalus Remix, genau den habe ich gespielt. Und mache weiter mit einem Produzenten namens Affilay. Thank you. 1 live 4. An dieser Stelle mache ich erneut mal einen kleinen Break. Nachdem ich hier eine Band gespielt habe, deren Kennenlernen für mich auch wieder so ein bisschen in die, wie auch sonst, in die Vergangenheit natürlich reicht. In diesem Fall sind es nicht wie eingangs bei KRTS erwähnt 2 Jahre, sondern es ist gerade mal 1 Jahr und ziemlich genau 1 Jahr, dass ich die Berliner Band Still Parade, die ich hier gerade gespielt habe, kennengelernt habe, in einem kleinen Club in Gent in Belgien im Rahmen des Glimpse-Festivals, das Mitte dieser Woche am Donnerstag wieder startet in dieser wirklich wunderschönen Stadt mit vielen Clubs, die allesamt natürlich für das Festival in Beschlag genommen werden. Für insgesamt 3 Tage, wer von euch irgendwie so ein bisschen frei hat und Lust hat, sich einfach mal eine echt schöne Stadt anzugucken, sofern er die natürlich noch nicht kennt, auch mit guten Plattenläden, viel Wasser, so ein paar Grachten und eben die Clubs, von denen einige sich am Flaßmarkt befinden. Also solltet ihr hinfahren wollen, dann kommt bitte unbedingt zum Flaßmarkt. Da gibt's einen richtigen König, das ist der Gerald, der Einäugige, der König vom Flaßmarkt. Super netter Kerl, der hat natürlich keine Krone so, er wird König genannt. Das muss dann einfach auch mal reichen. Und dann trinken wir da zusammen was. In Gent auf dem Glimpse Festival im Charlatan, das ist einer der Clubs vom Gerald, hat vor 1 Jahr Still Parade gespielt, die seitdem einen Riesensprung nach vorne gemacht haben mit ihrem Dream Folk, Soft Rock, Yacht Rock. Das sind alles so Begriffe, die man halbwegs auf die im Grunde recht wenigen Songs, die die Gruppe bis hierhin erst veröffentlicht hat, anwenden kann. Total liebenswerte Menschen, die viele Festivals im fast abgelaufenen Jahr gespielt haben. In England das Great Escape, auch das Reeperbahn-Festival, da sogar auf der offiziellen Eröffnungsveranstaltung, wo sie nach meiner Erinnerung sogar von einer Ministerin angekündigt wurden. Aber auch das haben sie letztendlich überlebt. Ein neuer Song, den ich hier gerade gespielt habe, mag das belegen. Hunter. Jäger, ein neuer Track der Berliner Band Still Parade. Davor, das will ich erwähnen, weil ich bereits in der letzten Woche aus einer Compilation was gespielt hatte, die ich dann so ein bisschen unter den Tisch habe fallen lassen. Aber im Dezember haben wir mehr Zeit, da kann ich auch dazu ganz kurz was sagen. Es gibt ein Label in Sheffield in England, das heißt Bad Taste, also richtig schlechter Geschmack. Das hat sich vor 5 Jahren gegründet. 2 Typen, die dahinter stehen, die nennen sich Darkstorm und Trillion. Und die wollten von Anfang an Hip-Hop und elektronische Musik, was jetzt keine Seltenheit ist, miteinander verbinden. Begehen jetzt ihr 5-jähriges Jubiläum, das mit 2 Label-Compilations, die eine stärker im Hip-Hop verankert, die 2. Volume 2, aus der ich eben Musik gespielt habe, will mehr elektronische, bassgeführte und letztlich auch stark im House-Genre angesiedelte Musik präsentieren und macht das richtig gut. Ich vermute stark, dass ich einen weiteren Titel aus dieser Volume 2 Anniversary Compilation vom Bad Taste Label hier im Laufe der Nacht noch spielen werde. Jetzt kommt aus den Niederlanden der Eiszapfen, Icicle. 1, 3, 4, hier kommt der Panda-Bär. Der Amerikaner Noah Benjamin Lennox, genau hinter jedes Wort ruhig akustische Ausrufezeichen, ist Mitbegründer der amerikanischen Band Experimental Pop Band, Noise Pop Band Animal Collective, hat aber auch unter eigener Flagge Panda Bear eben eine ganze Reihe von Veröffentlichungen schon ans Tageslicht getragen, der Anfang des nächsten Jahres, das ist ja gar nicht mehr so weit her, ein neues Album folgen wird. Bereits in den frühen Januartagen erscheint Panda Bear meets The Grim Reaper, und Mr. Noah, die aktuelle Single, die ich hier nicht gespielt habe, die wird da mit Sicherheit drauf sein, aber zur Single gibt es natürlich die üblichen Bonustracks. Keine Ahnung, was mit Untying the Knot passiert, dem Titel, den ich hier gerade gespielt habe und der mir mit seinem flatterhaften Rauschen so ein bisschen repetitiv von den insgesamt 4 Tracks am besten gefällt. Panda Bear. Davor habe ich einen Typen aus Kanada gespielt, der lief bereits letzte Woche hier mit Musik aus seiner Nueva Pompeya EP. Den Titel If gibt es auf dieser EP doppelt in 2 unterschiedlichen Versionen. Ich habe einfach mal hier die im Sega Bodega Remix gespielt. If im Sega Bodega Remix, kann man sich so schön reinlegen, 140 Beats pro Minute liebe ich immer noch. Future Beats, so heißt ein Album, das unter der Ägide der Drum-and-Bass-Legende Doc Scott jetzt erscheint auf seinem wiederbelebten Album-Label 31 Records. Doc Scott ist ein Typ, der neben Goldie vielleicht zu den renommiertesten Leuten, Produzenten wie auch DJs überhaupt zählt, dessen eigene Sachen und auch dessen Label zurückgeht bis in die 90er Jahre. Er hat sich neu sortiert, Future Beats, eine Compilation mit vielen interessanten, teilweise bekannten, teilweise unbekannten Leuten. Caliber zum Beispiel wird man kennen, aber dieser Track hier, 8 Days, also 8 Tage, von einem Typen oder einem Gespann namens Eastern District, von denen habe ich noch nie gehört, und ich sage schon vorweg, der Track zieht mir echt die Schuhe aus. Back. You never met this man. You don't know this man. 1Live4, Ladies and Gentlemen, in etwa 5 Minuten hier die Infos. Erlaubt ganz kurz, dass ich nochmal darauf hinweise, wen, was ich hier spiele. Suplington ist ein britischer Produzent, der auf seiner neuen EP, der Tokyo Reflections EP, die ich bereits in der letzten Woche auch schon mal gespielt habe, wechselt zwischen kosmischen Downbeats, wie wir das hier hören, und ebenso verstrahlten, sehr sphärischen, sehr warmen House-Tracks. Immerhin 6 Titel befinden sich auf seiner Tokyo Reflections EP, aus der ich hier einen weiteren spiele. Ein paar Takte aus der neuen Flashlight betitelten EP von Bonobo hören wir auch noch, und dann kommen hier die Infos. Und dann, so weit blicke ich auch schon mal voraus, geht's hier weiter mit dieser kleinen Show. Bis gleich. We'll be right back. 1 live. 4. Wenn ich vor etwa einer Stunde das Ganze hier eingeweiht oder eingeläutet habe mit einem, zumindest meiner Empfindung nach, so vorweihnachtlichen Track von KRTS, dann will ich das an dieser Stelle erneut machen, natürlich nicht mit demselben Track, sondern mit einem anderen. Und ich schätze mal, in einer Stunde dann nicht, denn dann ist natürlich Montag, Blue Monday, Regen. Also da werde ich irgendwie mir was ganz Depressives aussuchen. Aber das gilt nicht für jetzt, schauen wir mal auf die Uhr, für 23.04. Vor 17 Jahren hat die Birmingham Crew Rockers Hi-Fi für das Berliner Label K7 ihr DJ Kicks Album veröffentlicht und großartig beginnen lassen mit einem Titel von Jeff Dana, dem Theme from Kung Fu. Wenn das nicht feierlich ist. I seek not to know all the answers, but to understand the questions. Time when all of the sound were trying to fling down, many jump and sound would come and test, but three man come from the west, and everybody had to stand firm and testify that them was the best. Them take the hess off a Superman chest, and everybody did know them, and it was no lie, them was the original, them was the rockers. Hi.

1, 3, 4. Ich will an dieser Stelle ganz kurz versuchen zu rekapitulieren, was hier in den letzten Minuten gelaufen ist. Dies hier ist ein weiteres musikalisches Beispiel aus der 5-Jahres-Compilation des britischen Labels Bad Taste, die ich mit einem anderen Titel schon etwas weiter früher vorgestellt hatte. Davor habe ich so einen sehr leichten, mit jazzigen Akkorden fortschreitenden Haustitel gespielt von Bergson & Watt. Der heißt Make It True und ist auf dem Play It Say It Label des Wahl-Berliners Seth Troxler erschienen, der einfach ein gutes Händchen hat, seien es eigene Tracks oder eben die auf seinem Label. Finde ich ziemlich gut. Bergson & Watt, Make It True, featuring Jojo the Freak, gibt's in verschiedenen Versionen. Ich habe das Original gespielt. Und dann noch zuvor einen auch sehr luftig gehaltenen Drum-and-Bass-Track von einem Künstler namens Edge aus der Chemo Texas EP, die jetzt an diesem Wochenende erschienen ist. Dieses leichte Jazz-Flavor nehme ich einfach mal mit in den nächsten Titel. Der kommt von dem neuen Album des amerikanischen Trios Medeski, Martin & Wood, das korrekterweise Medeski Scofield Martin & Wood bezeichnet werden muss, denn John Scofield, der große Jazzgitarrist, hat sich hier zum wiederholten Mal bei den dreien mit eingeklinkt auf dem neuen Album Juice. Wer hier jetzt in den letzten Minuten ein bisschen die Nase gerümpft hat, den kann ich gut verstehen. Mir ist das bei dem Album auch hier und da gegangen, dass ich verglichen mit früheren Alben des Trios so ein bisschen brav und bieder finde, obwohl die Idee natürlich gar nicht schlecht ist. Der Drummer Billy Martin hat wohl die Band insbesondere mit afrikanischer Musik konfrontiert, was hier jetzt im gerade gehörten Titel Juicy Lucy nicht unbedingt zu hören war, der für meine Ohren so ein bisschen in Richtung Latin Rock driftete. Aber nichtsdestoweniger vermisse ich so ein bisschen die überbordenden Keyboard-Sound-Spielereien von dem eigentlichen Kopf der Gruppe, von Medeski selber. Juicy Lucy, das Album der Vier, muss ich sagen, und fahre am besten direkt weiter fort hier mit einem Hausproduzenten, der auf seiner neuen EP ungewöhnlich bluesige Töne anschlägt. Jay Hayes ist sein Name. The Mulette House, Titel der EP, aus der ich den Titeltrack spiele. Thank you. Jay Hayes. Der Titel hat in etwa 20 Sekunden ein echt brutales, fürchterlich abruptes Ende. Deswegen habe ich mir überlegt, ich schleiche mich hier schon mal so ein bisschen rein. Ein schon länger zurückliegender Titel der Berliner Band Die Türen. Achtung, jetzt kommt dieser fürchterliche, seht ihr? Der hat mich in diesem Jahr irgendwie wieder so ein bisschen verfolgt hier und da. Der Blues kommt zurück in die Stadt, hieß es bei den Türen vor einigen Jahren bereits. Und irgendwie hatte ich in diesem Jahr immer mal Tracks in der Hand, die das einmal mehr zu belegen schienen. Aufgefallen ist mir in dem Zusammenhang zum Beispiel auch ein Duo aus Brooklyn. Bob Moses, cooler Name, das bereits im Juni dieses Jahres eine EP mit dem Titel First to Cry veröffentlicht hat, die ich an dieser Stelle auch nochmal spielen möchte. Bob Moses. Hier kommt die Berliner Produzentin Palm Garden, der Palmengarten. Everything is very simple. But we do not have desire to accept that simple philosophy. Mehr von der Gruppe Faust gleich nach den Infos. Davor die Brian Jonestown Massacre. Bis gleich. Ich muss mich mal erst startklar machen. Ich glaube, das bin ich jetzt. Ich hatte eben die deutsche Gruppe Faust erwähnt, die sich bereits 1970, nicht jeder wird es wissen, gegründet hat in Hamburg, zunächst als Sextett, die zwei Alben Anfang der 70er Jahre veröffentlicht hat, die heute zu gesuchtesten Sammlerstücken geworden sind. Im Grunde braucht man gar nicht suchen, denn wer die hat, gibt die nicht mehr raus. Faust und So Far. Die Gruppe tauchte dann irgendwann ab, so ab Mitte der 70er Jahre, sollte aber in den kommenden Jahrzehnten, das betrifft die 80er, die 90er, die Nullerjahre und auch das aktuell laufende Jahrzehnt, immer mal wieder sporadisch auftauchen. Die Hauptaktivisten waren Jean-Hervé Perron, Zappi Diermeier. Diese beiden sind auch das Gerüst der aktuellen Faust-Formation und auch immer wieder dabei Hans-Joachim Irmler, der inzwischen meines Wissens auch Kopf eines Labels ist, Klangbad, nämlich eines Festivals, das auch so heißt, das Klangbad-Festival, und der in den Jahren dazwischen zum Beispiel auch eine Zusammenarbeit realisieren konnte mit der New Yorker Avantgarde-Hip-Hop-Crew Delek. Einige werden auch die kennen und werden wissen, dass es zum Beispiel ein gemeinsames Album von Faust und Delek vor etlichen Jahren bereits gab. Jetzt habe ich mir das neue Album Faust, das kam nun Ende November heraus, Just Us, nicht mit den allergrößten Erwartungen angehört. Wir alle wissen, wie schwierig das ist, wenn eine Gruppe oder Musiker, die schon so lange, über einen so langen Zeitraum ihre Fußspuren hinterlassen haben, wieder etwas Neues machen. Einmal ist man enttäuscht, weil man vielleicht nicht das hört, was man früher von diesen Musikern kannte. Oder aber es gibt andere Gründe, dass sie sich vielleicht zu stark kopieren und man denkt sich, das hat man alles schon gehört. Wie seltsam es doch ist, wenn man diese neue Faustplatte hört, die einem so durch bestimmte Nebel hindurch vertraut vorkommt, die aber gleichwohl auf der anderen Seite richtig spannend ist. Ich habe eben schon mal ein kleines Instrumentalpiece gespielt aus einem Album, dessen Stücke improvisiert wirken, gleichwohl aber immer den Eindruck vermitteln, dass sie da nicht ziellos durch den Raum und die Zeit gleiten, sondern dass sie sehr wohl ein Ziel eben haben. Und genau das macht die Geschichte so spannend. Aus diesem Faust-Album Just Us möchte ich jetzt einen Titel spielen und erwähne vielleicht noch, dass ich auch das Brian Jonestown Massacre immerhin ja gespielt hatte mit einem Titel aus einer neuen EP. Auch die ist Ende November erschienen. Das will ich hier Buchhalter technisch noch hinzufügen. Das ist die Plus-Minus-EP. Und Feverish heißt das Album der Berlinerin Palm Garden, die ich hier etwas fälschlicherweise als Produzentin hingestellt habe. Eben natürlich ist sie in erster Linie Musikerin, Gitarristin und Sängerin und hat ein sehr weich gezeichnetes Album mit wunderhübsch so verwehten Songs gemacht. Feverish heißt das, aus dem ich eben einen Titel spielte. So, jetzt aber Vorhang auf für Faust. We'll be right back. aplati sur le tapis, se coince les câbles sous mes pas de pelote. Cavalcade infernale. Ventre à terre. Le cul dans les fourmis. Le nez dans les étoiles. Aplati. Sur le tapis, étendu sur le ventre, pensée, je vous chante, patte, pelote, note par note, note par note, temps par temps, temps par temps, temps par temps, le cul dans les fourmis. Nez dans les étoiles. Le boire dans le sourire. Sourire dans les déboires. Le sourire dans les déboires. Et on laisse avec triple nœud. Triple nœud. Allongé dans l'herbe. Étendu dans l'herbe. Aplati sur le ventre. Ça avance. Ah, ça avance. Pas où ça nous mène, mais ça avance, là, ça cavale. Hein. Bon Dieu, ça avance, ça, ça avance, ça cavale. Hein. Aplati dans l'air. Le ventre à ras de terre. Le cul dans les fourmis. Le, le nez. Chevaux. Le bois. Dans les étoiles. Souris, glace. Batte, pelote. Pelote. Ça avance, aplati sur l'herbe. Ferme. Mon Dieu, sur le vent. Ça avance, le cul dans les fourmis. Ça avance, ça avance. Le ventre sur terre, le nez dans les étoiles. Mon Dieu. Avance. Ça cavale. Ça cavale. Zu diesem Album hier mit fünf insgesamt überlangen Titeln gibt es eine Vorgeschichte, die ich auch nur in groben Zügen kenne. Vor 4 Jahren hat Peter Knight zusammen mit einem Mann namens Dung Nguyen sich zusammengetan für ein Album namens Residual, das heißt so viel wie übrig. Und die beiden sind hergegangen und haben versucht, vietnamesische und in An- und Abführung westliche Musik zu kombinieren. 4 Jahre später gibt es ein Remix-Album, dieses Phänomen an sich ist nichts Neues, mit dem Titel Re oder Residual, auf demselben Label wie damals erschienen, Parenthesis Records. Und insgesamt 5 Produzenten, darunter der Franzose Matthias Delplanc, der sich Lena nennt, gehen an die Tracks von vor 4 Jahren und färben sie gewissermaßen neu ein. Ist hübsch geworden. Thank you. gerne gleich auf die eben hier gehörte Musik noch mal kurz zu sprechen kommen. Sound of Yell ist ein großes Projekt aus Schottland. Mehr dazu gleich. Thank you. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, ich mische mich an dieser Stelle ganz kurz ein. Wir befinden uns gerade hier innerhalb eines kleinen Ausflugs in die Welt neuer britischer instrumentaler Grime-Musik, die in den letzten 24 Monaten wie aus dem Nichts gewissermaßen so einen gewissen Aufschwung genommen hat. Es gibt in London eine vergleichsweise populäre Partyreihe mit dem Titel Boxed und einer der Spinnen im Netz ist Mr. Mitch, den wir eben gehört haben, oder Dark O, den ich hier ein weiteres Mal spiele. Genauer gespielt habe. Denn hier geht's bereits weiter mit Poppy Aykroyd, die ich gerne nahtlos anbinden wollte. Kleiner Break mal hier an dieser Stelle in 1 Live 4, nachdem ich eine ganze Reihe von Titeln in einer Linie gespielt habe. Die gerade gehörte Gruppe Blue Neck aus England hat vor ziemlich genau einem Monat ihr Album King Nine veröffentlicht mit sehr emotionalen Rocksongs, mit breiten Schwingen, wenn man so will, deutlichen Referenzen in Richtung Post-Rock. Ein wunderbares Werk ist das, das im Übrigen auch Begeisterung oder zumindest Eindruck erwecken konnte bei den Kolleginnen und Kollegen der Plan B-Redaktion, die das Album in die Liste der Alben des Monats aufgenommen haben. Gleichzeitig kann ich, der Zufall will es so, an der gerade gehörten und der davor gehörten Musik einfach mal die wunderbare Bandbreite hier demonstrieren, der dazugehörigen Plattenfirma des Labels aus Bochum, über das ich hier zu Beginn des Monats Oktober anlässlich einer Labelparty in Essen schon mal ein paar Worte verloren habe. Denovali ist im allerbesten Sinne so das Label dazwischen, zwischen verschiedenen Musiken. Und da gibt es auf der einen Seite, sagen wir ruhig, bleiben wir dabei, Post-Rock-orientierte Klänge, wie gerade gehört von der britischen Band Blue Neck. Oder aber es gibt zumindest ansatzweise und für den Laien, und dazu muss ich mich dann, wenn es um klassische Musik geht, auch zählen, gefühlt klassische Musik, die aber beim näheren Hinhören alles andere, zumindest nicht im traditionellen Sinne, ist als das. Die Britin Poppy Aykroyd, die ich vorher gespielt habe, ergeht sich in großartigen, sehr positiv gestimmten, wie könnte man das nennen, Klavier, Etüden, Licks, Skalen, die sie bezaubernd hintereinander spielt, repetitiv eben und immer wieder aufzufächern weiß mit vielerlei anderen Instrumenten. Das Cembalo zum Beispiel spielt eine tragende Rolle oder aber schlicht und ergreifend mit Effekten, Soundeffekten, die sie ihrem Klavier an anderer Stelle als an den klassischen Tasten entlocken kann, indem sie zum Beispiel nach hinten geht, mit den dort befindlichen Stahlsaiten spielt und zudem eine Feder benutzt, mit der sie verschiedene Laute erzeugt, mit der sie diese Stahlsaiten da hinten am Klavier, zumindest stelle ich mir das so vor, anschlägt. Feathers, so heißt entsprechend ihr Album, also Federn, das von Poppy Aykroyd. Dann habe ich etwas sehr Spezielles gespielt, eine riesige schottische Gemeinschaft aus Musikern, die sich hinter dem Bandnamen Sound of Yell verbirgt und so wunderbar küchenkonzertartig vor sich hin improvisiert und dann doch zu wirklich gut organisierten Schlüssen. Jeweils kommt auf dem Album Broken Spectre. Unter der Regie des Schotten Stevie Jones, der in erster Linie Gitarrist ist und in der Vergangenheit bei so vielen anderen Schotten auf deren Platten mitgespielt hat, dass die wirklich alle mal vorbeigekommen sind, um Danke zu sagen. Dazu zählt zum Beispiel Norman Blake von Teenage Fanclub, der hier mit einigen U's und A's gesanglich vertreten ist, Leute von Bell & Sebastian und einigen Bands mehr. Sound of Yell, Broken Spectre. Und dazwischen bin ich so ein bisschen mal in die neuere Grime-Schiene gerutscht. Auch das möchte ich hier zumindest noch mal ansatzweise erwähnen. Grund ist in erster Linie dieses wunderbare und irgendwie auch befremdliche Album von Mr. Mitch. Der Typ heißt bürgerlich Miles Mitchell, hat seit 4 Jahren ein Label, Gobstopper Records. Wer Lust hat, geht da mal so ein bisschen forschen. Da sind großartige Sachen drauf. Und er ist auch einer der Mitinitiatoren dieser Instrumental Grime Music Night, die seit knapp 2 Jahren jetzt durch London schwappt, durch verschiedene Clubs mit ihm und seiner DJ-Familie. Parallel Memories ist das Album von Mr. Mitch, aus dem ich ebenso Musik gespielt habe, wie zum Beispiel von jungen Leuten, die bei ihm auf dem Gobstopper-Label sind. Da gibt es einen Typen namens Loom oder einen Dark O, den ich heute 2-mal gespielt habe. Die Sachen sind teilweise extrem so mollartig, traurig angelegt, haben sehr entrückte, entzerrte Beats, klar, und tun den Teufel, um, sagen wir mal, im klassischen Grime-Tempo 140 zu laufen. Das ist teilweise extrem langsamer oder auch mal nach oben gepitcht. Ich finde das richtig gut. Dark O oder Dark Zero, das ist die Fate-EP. Von Loom gibt es aktuell die Great-EP und von Mr. Mitch Parallel Memories. So viel mal zu den gerade gehörten Sachen. Können wir doch eigentlich ruhig mit einigen Future Beats hier noch weitermachen. Auch dieses Album hatte ich heute vorgestellt. Future Beats, eine Compilation unter der Ägide von Doc Scott, der Drum and Bass Legende, erschienen auf seinem Label 31 Records. Entdecke ich doch dort glatt ein Gespann, das ich in dieser Form schon lange nicht mehr gehört habe. Nucleus and Paradox mit ihrem Beitrag Chiron, den ich hier abschließend spielen möchte. Das müsste passen, genau. Hat noch satte 6 Minuten. Ich kann mich ja hier bei dieser Gelegenheit vielleicht ganz kurz bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit. Euch alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche. Würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.